Der größte Teil davon landet im Meer. Das Missverhältnis entsteht auch dadurch, dass die Fischbestände abnehmen. Durch Verschmutzung, den Klimawandel und, am wichtigsten, durch Überfischung. Mittlerweile sind ein Drittel der Fischbestände dauerhaft überfischt. Weitere 60% bis an die Grenze der Nachhaltigkeit ausgebeutet. Ähnlich wie beim Plastik, nur in umgekehrter Richtung, hat sich die Menge gefangener Fische seit den 1950er Jahren vervielfacht. Von unter 20 Millionen Tonnen auf grob 80 Millionen Tonnen pro Jahr seit 1990. Mit anderen Worten, es geht viel hinein in die Meere, was dort nicht hingehört. Und es wird viel herausgeholt, was eigentlich dort bleiben sollte. Dazu kommt der Klimawandel, der die Weltmeere langsam aber sicher erwärmt. Alles zusammengenommen erhöht den Druck auf die biologische Vielfalt der Meere und auf den Bestand der Fische, von denen inzwischen viele Arten vom Aussterben bedroht sind. Wie zum Beispiel der Blauflossenthunfisch, bestimmte Zackenbarscharten sowie der atlantische Kabeljau. Letzterer gehörte bis vor 30 Jahren zu den meist verbreiteten Fischarten der Welt. Der Legende zufolge konnten die ersten Europäer, die in Richtung Nordamerika segelten, den Kabeljau sogar völlig mühelos mit Körben aus dem Meer ziehen. So reichhaltig war der Bestand. In den Jahrhunderten seither wurde er immer weiter dezimiert. Am stärksten in den vergangenen Jahrzehnten. Jetzt droht der Kabeljau auszusterben. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Extrem gefährdet sind auch ein Drittel der Haie und Rochen, sowie bis zu einem Drittel der Korallen. Letztere meist als Folge des Klimawandels, der Erhitzung und Versauerung der Meere. Das gilt aber nur bei einer Erhöhung der Erdtemperatur auf 1,5 Grad. Werden es 2 Grad, bleiben noch weniger Korallenflächen übrig. Doch Korallenriffe gelten wiederum als Kinderstube der Fische, sodass ein Faktor den nächsten beeinflusst und eine gefährliche Entwicklung in Gang kommt, die dringend gestoppt und umgekehrt werden muss.